Die Wunder von damals müssen's nicht sein, auch nicht die Formen von gestern. Nur lass uns zusammen Gemeinde sein, eins so wie Brüder und Schwestern. Ja, gib uns den Geist, deinen guten Geist nach uns zu Brüdern und Schwestern. Ja, gib uns den Geist, deinen guten Geist nach uns zu Brüdern und Schwestern. Auch Zungen von Feuer müssen nicht sein, Sprachen, die jauchzend entstehen. Nur gib uns ein Wort, darin Wahrheit ist, dass wir dein Winken verstehen. Ja, gib uns den Geist, deine Wahrheit, Geist, dass wir einander verstehen. Ja, gib uns den Geist, deine Wahrheit, Geist, dass wir einander verstehen. Ein Brausen vom Himmel muss es nicht sein, Sturm über Völkern und Ländern. Nur gib uns den Atem ein kleines Stück, unsere Welt zu verändern. Ja, gib uns den Geist, deinen Lebensgeist, und uns die Erde zu ändern. Ja, gib uns den Geist, deinen Lebensgeist, und uns die Erde zu ändern. Der Rausch der Verzückung muss es nicht sein, Jubel und Gestikulieren. Nur gib uns ein wenig Begeisterung, dass wir den Mut nicht verlieren. Ja, gib uns den Geist, deinen